nach 40 Tagen kam. Durch Gottes Stärkung dann der Prophet am Berge Horeb an. In einer Felsengrotte hat die Nacht verbracht und Gott sprach, ich bin da. Ein großer Sturm begann, ein Brand ging an, viel bebte da die Erde. Gott ist nicht in dem Wind, im Gewitter wild und blind, und ist auch nicht in der Erde beben. Gott ist nicht in dem Wind, im Gewitter wild und blind, doch kommt in einem Hauch entgegen. Nach einem dritten Tag und einer dritten Nacht kam Maria an in Bethlehem. In einer Felsengrotte hat sie die Nacht verbracht. Jesus sprach, ich bin da. Kein großer Sturm begann, kein Brand ging an, noch bebte dann die Erde. Gott ist nicht in dem Wind, im Gewitter wild und blind, und ist auch nicht in der Erde beben. Gott ist nicht in dem Wind, im Gewitter wild und blind, doch als Kind kommt zu uns auf Erden.